Und das rote Heer am Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Und das rote Heer am Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Überschritte nach dem Fluss, ei Carmela, ei Carmela. Überschritte nach dem Fluss, ei Carmela, ei Carmela. Manchen schmutzigen Verräter, rumbala, rumbala, rumbala. Manchen schmutzigen Verräter, rumbala, rumbala, rumbala. Traf vom Morgen noch ein Schuss, ei Carmela, ei Carmela. Traf vom Morgen noch ein Schuss, ei Carmela, ei Carmela. Groß die Wut bei den Faschisten, rumbala, rumbala, rumbala. Groß die Wut bei den Faschisten, rumbala, rumbala, rumbala. Groß auch ihre Bombenzahl, ei Carmela, ei Carmela. Groß auch ihre Bombenzahl, ei Carmela, ei Carmela. Doch was können deine Bomben, rumbala, rumbala, rumbala. Doch was können deine Bomben, rumbala, rumbala, rumbala. Gegen Herzen, General, ei Carmela, ei Carmela. Gegen Herzen, General, ei Carmela, ei Carmela. Sehr gewaltgen gegen Schlägen, rumbala, rumbala, rumbala. Sehr gewaltgen gegen Schlägen, rumbala, rumbala, rumbala. Müssen wir noch widerstehen, ei Carmela, ei Carmela. Müssen wir noch widerstehen, ei Carmela, ei Carmela. Doch wir werden weiter kämpfen, rumbala, rumbala, rumbala. Doch wir werden weiter kämpfen, rumbala, rumbala, rumbala. Spanien wird die Freiheit sehen, ei Carmela, ei Carmela. Spanien wird die Freiheit sehen, ei Carmela, ei Carmela.